Was siehst du für ne Miene? Sag schon, was mit dir los? Du lügst mir einen guten Tag vor mit deinem Coffee to go. Ich sehe doch, dass du traurig bist und machst dir ne Show. Vielleicht sieht es bei vielen, aber nicht bei mir, yo. Erzähl's mir besser nicht, doch vielleicht möchtest du ja reden. Ich komm ja nicht mal klar mit meinen eigenen Problemen. Aber wenn's dir gut tut, erzähl ruhig, ich hör dir dann zu. Bring noch paar Bier mit, wir trinken uns zu. Und irgendwann sind wir so blau, dass wir singen zu dem Sound. Dann juckt auch weder Kohle, noch Stress mit deiner Frau. Und es juckt uns nicht die Bohne, denn ab jetzt sind wir gut drauf. Und wir krönen schiefe Töne und benehmen uns wie Clowns. Wir liegen auf der Wiese und erfinden blöde Texte, machen fremde Mädels an. Ich die Linke, du die Rechte. Und singen ihnen unseren Unsinn vor und sie rennen weg. Genau so mach ich mir den schlechten Tag wieder fett, ja. Du sagst, du führst ein ödes Leben. Komm, schließ die Augen, mach das Lied an, du wirst sehen. Deine Laune wird dann flöten gehen. Ich führ auch kein schönes Leben. Aber mit Musik kann dieses Leben auch mal schön aussehen. Man kann auch aus ne Mücke einen Elefanten machen, kann aber auch einfach alles easy sehen und mal zufrieden leben. Kannst mir glauben, ich hab's manchmal auch satt. Das Leben wie es ist und die Macken die es hat. Und will der Tag mich down haben, scheiß ich drauf und lach los. Hingegen meine Lache ist selbst der schlechteste Tag machtlos. Also wie war das mit dir? Du guckst den ganzen Tag stier. Ist dir was Hartes passiert? Du kannst mich ruhig ignorieren. Ich nehm mal an, du bist unzufrieden. Obwohl du einen festen Job hast, Frau und Hund dich lieben jetzt. Dreh dich nicht weg, komm fang an mit mir zu singen. Das Leben ist zu kurz, um's in Trauer zu verbringen. Ich hab auch sehr lang gebraucht, um das mal zu checken. Hör dir meine alten Tracks an, man kann nicht trauriger rappen. Fakt ist, du führst ein normales Leben. Normal reicht dir nicht aus, dann tu etwas dagegen. Sag mir nicht, es ist zu spät, gibt's nicht. Du kannst was tun, wär ich jetzt du, würd ich sagen. Ja, okay, Mann. Aber du sagst, du führst ein ödes Leben. Komm, schließ die Augen, mach das Lied an. Du wirst sehen, deine Laune wird dann flöten gehen. Ich führ auch kein schönes Leben, aber mit Musik kann dieses Leben auch mal schön aussehen. Man kann auch aus ne Mücke einen Elefanten machen, kann aber auch einfach alles easy sehen und mal zufrieden leben. Ein ödes Leben. Komm, schließ die Augen, mach das Lied an. Du wirst sehen, deine Laune wird dann flöten gehen. Ich führ auch kein schönes Leben, aber mit Musik kann dieses Leben auch mal schön aussehen. Man kann auch aus ne Mücke einen Elefanten machen, kann aber auch einfach alles easy sehen und mal zufrieden leben. Du führst ein ödes Leben. Komm, schließ die Augen, mach das Lied an. Du wirst sehen, deine Laune wird dann flöten gehen. Ich führ auch kein schönes Leben, aber mit Musik kann dieses Leben auch mal schön aussehen. Man kann auch aus ne Mücke einen Elefanten machen, kann aber auch einfach alles easy sehen und mal zufrieden leben. Pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap p